Geh ab in die starke Muskulatur beider Oberarme. Locker. Beide Arme hängen jetzt in der ganzen Länge noch schwer und entspannt nach unten durch.